ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo. Jörg Albrecht und Nora Gomringer hören 100 Jahre Radiogeschichte nach und bringen damit 100 Jahre Hörspiele zu Gehör und an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und jetzt gehen wir aber schon ganz tief hinein, denn wir haben die Koffer gepackt und wir stehen mit Anna Siegers auf einmal da. In Marseille. In Marseille. Genau, Transit ist das Stück, das wir jetzt gleich hören werden. 1983, koproduziert vom Bayerischen Rundfunk, vom Rundfunk im amerikanischen Sektor und NDR. Das Ganze basiert auf dem Roman von Anna Siegers von 1951, ist das Ganze publiziert worden, ist auch mehrfach verfilmt worden. Wir haben jetzt zuletzt von Christian Petzold eine Fassung und zum Beispiel auch die Netflix-Serie Transatlantic schließt da ziemlich direkt an. Also wir haben das Setting, ein Mann ist in Marseille und versucht ein Visum zu bekommen, um auszureisen. Also wir sind 1940 in Südfrankreich, die Nazis rücken langsam vor, haben also den Norden Frankreichs schon besetzt und dieser Mann versucht da wegzukommen und gibt sich aber als ein anderer Mann aus. Wir erfahren seinen wirklichen Namen eigentlich nie. Er gibt sich als Seidler aus, aber Seidler, dieser Mann, der inzwischen tot ist, hat wiederum ein Pseudonym, einen Künstlernamen, nämlich Weidel. Und so geht einige Verwirrungen los. Ja, wir hören diese Situation, das, was da in Marseille passiert, die unterschiedlichen Settings, also Hotelrazzien, Komitees werden gegründet, um Menschen zu helfen. Wir sind auch viel in Bars und essen Pizza. Wir sind beim Botschafter und versuchen Visa ständig zu bekommen. Also auch dieses in der Luft hängen. Wer bin ich, wenn ich keine Staatenzugehörigkeit habe, beziehungsweise gerade mir noch wünsche, fast schon Bürger eines anderen Landes zu werden? Wann kann ich aus dem Land fort? Welches Verkehrsmittel kann ich nutzen? Ja. Immer diese Schiffspassagen, die alle abwarten, also ein Hafengefühl und zwar kein positives, hier wird das Leben besser und schöner, sondern ein vibrierendes, angstvolles. Eine Hängepartie. Ja. Anna Siegers selber ist ja 41 von Marseille aus dann nach Mexiko ins Exil gegangen und das alles spüren wir. Also das ist ein wahnsinnig sinnliches Stück, also so wie auch der Roman. Also ob es warm oder kalt ist, was gerochen wird, was geschmeckt wird, das alles steckt da drin. Und das Hörspiel macht das, finde ich, mit einer relativen Unaufgeregtheit. Also man könnte sagen, die Dramaturgie oder die Mittel, die das Stück verwendet, bleiben eigentlich so ziemlich gleich über die Länge des Stücks. Und das finde ich aber in dem Fall wirklich ganz schön, weil wir der Geschichte und diesen Figuren folgen und uns tief in diese Wirren hineinbegeben können, ohne durch vielleicht übermäßige Stilmittel abgelenkt zu werden. Ja, ich finde es halt überhaupt nichts Traumhaftes oder so. Es ist sehr in der Realität. Und allein die Vorstellung, dass so viele Menschen ja auch im Moment in dieser Art der Migration, der Transitsituation auch sind, global gesehen. Und dass das Transit, dass es ja wie ein emotionaler Status auch ist. Ich fand es ein tolles Stück. Ja, und dieser alltägliche Tod des Lebens auf der Flucht, so wird das einmal genannt, das wird in der völligen Unfassbarkeit und dennoch der absoluten Realität, die das Ganze beinhaltet, wirklich sehr, geht einem sehr nahe. Also ich habe das Buch, den Roman übrigens jetzt wieder zur Hand genommen. Ich hatte es vor ungefähr 10 Jahren oder ziemlich genau 10 Jahren gelesen. Und die vielen schönen Sätze, die auch im Stück sind, die einen aber auch so treffen, die wollte ich jetzt einfach auch nochmal nachlesen. Ich kann es allen, die zuhören, nur empfehlen. Mhm. Wollen wir reinhören, Nora? Sehr gerne. Dann Ton ab. Das unbesetzte Frankreich im Herbst 1940. Die Bahnhöfe und die Asyle, selbst die Plätze und Kirchen der Städte, voll von Flüchtlingen aus dem Norden. Viele waren inzwischen auf der Landstraße gestorben oder in einem Waggon. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass inzwischen auch viele geboren würden. Als ich mir einen Schlafplatz suchte, im Bahnhof von Toulouse, kletterte ich über eine liegende Frau, die zwischen Koffern, Bündeln und zusammengelegten Gewehren einem verschrumpften Kind die Brust gab.

Transit von Anna Segers. Bearbeitung Bernhard Fletschinger. Es sprachen Seidler, Peter Lieck, Paul, Christoph Lindert, Marie, Heta Mantschew. In weiteren Rollen Karl-Michael Vogler, Heidi Forster, Alexander Costa, Dreef Lukas, Anneliese Meyer, Eduard Linkers und andere. Regie Wolf Euber. Produktion Bayerischer Rundfunk, RIAS, Norddeutscher Rundfunk 1983. Ich will ja ab sofort keinen Mucks hören. Wer sind Sie? Bastian Pastewka. Privatdetektiv? Nein, aber Krimi-Experte. Die schönsten Archivperlen aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek. Im Hörspiel-Podcast Kein Mucks mit Bastian Pastewka.